Der Gruß und ich, Bebussan und der Epidermis und der amorsblöde falte Traum. Bebussan und der Episoden, wir warten, wie immer weiterkommen. Bebussan, wo du es, dass du den Raum und Dimensionen faltest und in Dimensionen der Leisten verdorben. Tiefe Visionen von extremer Langwierigkeit, tiefe Visionen von verwirrender Riffe. Was du siehst, was du fühlst, was du kannst. Gewachsen ist keine Tauschen, gewachsen, dass du siehst, Licht entfalten. Bewusstsein und der Epidermis und die Amosprüge falten Raum. Bewusstsein unter den Episoden, beobachtet, wie ich noch weiterkomme. Bewusstsein, welcomes du, dass du deine Versiege runs. Bewusstsein, wo du gehst, dass du on the round in Dimensionen faltest und in Dimensionen der Leistung verloben. Wann in meine Essen und meine Wahnsinnsen erinnern, ich mich daran, dass meine Wahnsinn keine Wahnsinn ist, bin ich meine Essen auf ihre Lovern. Bewusstsein unter der Epidermis und der Armsprung gefällt der Raum. Bewusstsein unter der Episode beobachtet, wie ihn nah weiterkommen. Die Kavalier.